ein Mädel im Trikot mit ihrem reizenden Trousseau, die seinen Röckchen, ach, die sitzen fest und drunter nur ein Hauch von Spitzenwäsch. Ach, wie das duftet, wie das rauscht, wenn sich beim Tanz das Röckchen bauscht. Die kommen jedem Jüngling riesig, apropos die kleinen Mädel im Trikot. Wenn ich in den Zirkus gehe, abends dann und wann, und die süßen Mädel sehe, ach, wie wird mir dann? Diese Kleinen mit den Beinen wie aus Marzipan, sie sind das Schönste vom Programm, das Allerschönste vom Programm. Zu euch den Operngucker, süß wie Zucker sind sie anzusehen. Rosenbändchen, Posenrändchen, alles wunderschön. Diese kleinen Zirkusfeen, meines Herzens Ziel. Achte, neune oder zehn, wer mir reizenden Trousseau, die Seidenröckchen, ach, die sitzen fest und drunter nur ein Hauch von Spitzenwäsch. Ach, wie das duftet, wie das rauscht, wenn sich beim Tanz das Röckchen bauscht. Die kommen jetzt.